Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 958 an Goethe, Weimar, 15. März 1804. Haben Sie die Güte, die Stelle Quaestionis nun anzusehen, ob sie so gehen kann? Eine bedeutende Änderung lässt sich jetzt freilich nicht mehr versuchen, doch hoffe ich, dass jetzt kein unerlaubter Sprung mehr dabei ist. Wenn Sie nichts zu erinnern finden, so senden Sie mir das Blatt zurück, dass ich in den Rollen das Nötige sogleich für die heutige Probe abändern kann. SCH